Kundgabe 1573. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.08.1940. Rasse: Innenleben. Gott schaut auf das Herz und nicht auf die Rasse. Es werden so unendlich viele Fragen aufgeworfen in einer Zeit der geistigen Emanzipierung. Und immer betreffen diese Fragen ein noch wenig erforschtes Gebiet: das Innenleben des einzelnen Menschen. Denn darüber ist man sich klar, dass eines jeden Menschen Innenleben verschieden ist. Und man sucht nun dafür eine Erklärung zu finden. Es fehlt den Menschen jede Erkenntnis. Sie gehen mit einer Überzeugung, die keine Gegenrede duldet, dazu über, die innere Gestaltung des Menschen in Zusammenhang zu bringen mit dem Aufbau des Körpers. Sie gehen also davon aus, dass eine bestimmte Menschenrasse auch die gleiche Empfindung haben muss, dass also das Innenleben rassisch bedingt sei. Und diese Anschauung gibt nun zu allen möglichen Fragen Anlass. Es ist die Rasselehre, in der heute alle Theorien begründet sind, nur insofern berechtigt, als sie die äußeren Erscheinungen, das Aussehen, die Wesenart beleuchten, dass also eine bestimmte Rasse auch bestimmte äußere Merkmale erkennen lässt. Niemals aber hat die Rasse irgendwelchen Einfluss auf das innere Empfinden des Menschen, das aber allein ausschlaggebend ist in geistiger Beziehung. Und es haben so nach gerade die verschiedensten Rassen eine gewisse Ähnlichkeit in ihrem Empfindungsleben. Also nimmt man nun an, dass die Rasse auf das Innenleben Einfluss hat. Und dies ist irrig. Denn das Empfindungsleben, das in der Seele seinen Ursprung hat, bildet sich ein jeder Mensch selbst. So in die gleichen Rassen das gleiche Empfindungsleben vom Schöpfer hineingelegt wäre, müssten also die verschiedenen Völkerstämme entsprechend gleich geartet sein. Es würde dann jede Handlungsweise mit der Rasse des Menschen begründet und also auch beurteilt werden. Und folglich hätte Gott den verschiedenen Menschen immer die Gestaltung ihres Innenlebens vorgeschrieben. Und es könnten die Menschen dann nicht anders sein, als es ihnen durch die Angehörigkeit zu einer bestimmten Rasse von Gott selbst zugewiesen wäre. Eine Höherentwicklung käme also nicht in Frage, und ebenso wenig könnten die Menschen zur Rechenschaft gezogen werden. Doch sie bekommen nicht den Aufenthalt auf Erden zugebilligt, um nach außen eben durch ihre Rasse sich gleich zu gestalten, sondern das Innenleben muss ein jeder Mensch, ganz gleich, welcher Rasse er angehört, pflegen und also selbst alles dazu beitragen, sich geistig höher zu entwickeln. Alles Äußere der Menschen wird sich auch nur auf das Erdenleben beziehen, respektive werden diese durch Rasse verbundenen Menschen alle Eigenheiten behalten, ganz gleich, ob die innere Einstellung für oder gegen Gott ist. Nur in rein weltlichen Fragen ist eine Übereinstimmung der Gedanken anzutreffen. In geistigen Fragen jedoch wird jedes einzelnen Menschen Denken ein anderes sein und die Einstellung zu Gott so grundverschieden, dass nimmermehr die Angehörigkeit zu einer bestimmten Rasse den Schluss aufkommen lassen kann, der Mensch sei zum Denken entsprechend seiner Rasse gezwungen. Und dies stellt nun eine irrige Ansicht richtig, die bisher zu wenig geprüft wurde. Es wurden falsche Schlüsse gezogen, auch wenn scheinbar die äußere Gestaltung der Menschen ziemlich gleichartig ist. Das Innenleben geht völlig isoliert. Um dieses zu gestalten dem göttlichen Willen gemäß, muss der Mensch sich geistig befassen. Er kann nicht seine Eigenart in Zusammenhang bringen mit seiner geistigen Aufgabe. Er muss genauso ringen wie der einer anderen Rasse zugehörige Mensch, will er seine Seele in den Zustand bringen, dass Gott Wohlgefallen daran findet und er sie aufnimmt in sein Reich. Amen.